Beiträge zum Kampf der revolutionären Arbeiter, dazu bestimmt, diskutiert, verbessert und hauptsächlich ohne großen Aufschub in die Praxis umgesetzt zu werden. Wir wollen die Wahrheit in der Form des praktischen Ergebnisses sehen. Die folgenden Seiten wenden sich an die revolutionären Arbeiter und an niemand sonst. An die Arbeiter, denn außer den direkt in den Produktionsprozess einbezogenen Arbeitern besitzt niemand die Macht, den wahren Imperialismus, die Gräten zu brechen. An die revolutionären Arbeiter, denn diejenigen, die den Parteien, Gewerkschaften, Grüppchen unterworfen bleiben, arbeiten bloß wie Scheißsklaven zur Verstärkung des herrschenden Systems und des Elends. In den letzten 10 Jahren haben immer öftere und entschlossenere wilde Streiks das gemeinsame Joch der Bourgeoisie und der bürokratischen Apparate erschüttert, ohne es bisher zerbrochen zu haben. Diese latente, aufrührerische Bewegung hat dem Bewusstsein des Proletariats die zunehmende Macht der Ware über das alltägliche Leben, die gesamten menschlichen Verhaltensweisen und die Natur selbst aufgedeckt. Und zur gleichen Zeit hat sie den Beweis ihrer Kraft erbracht und in ihrer Verweigerung die unheilbare Schwäche des Warensystems und des Staates wiedergespiegelt. In der Verweigerung treten auch die Annäherungsversuche an einen Lebensstil hervor, der im krassen Gegensatz zum Überleben steht, das heute das auf der Welt am meisten verteilte Elend ist. Es sind bruchstückhafte und oft konfuse Reaktionen, die aus dem spontanen Willen entstanden sind, mit der Arbeit, dem Opfergeist, dem Spektakel, dem Ökonomismus, der Langeweile, dem Zwang und den Trennungen ein für allemal Schluss zu machen. Aber wie verstreut und vereinzelt sie auch sein mögen, bilden sie die Basen einer radikalen neuen Gesellschaft. Der Gesellschaft der generalisierten Selbstverwaltung. Die revolutionäre Theorie der generalisierten Selbstverwaltung hat sich bisher bemüht, all den Verweigerungsaktionen eine größere Kohärenz zu geben. In ihrer Entwicklung hat sie die heutige Stufe erreicht, wo sie ihren Platz wieder in der Bewegung einnehmen muss, aus der sie hervorgegangen ist, der aufrührerischen Bewegung der Arbeiter. Der Erfolg bzw. der Misserfolg der generalisierten Selbstverwaltung hängt von nun an von denen ab, die das Schicksal der Ware in ihren Händen halten, sei es in den Fabriken, den Lagerhallen, den großen Warenhäusern, bei den Transportmitteln und auf den Feldern, von denen, die die Güter der Erde und der Industrie zum Nutzen aller zweckentfremden können, oder aber weiterhin dem Warenprozess ermöglichen, gegen sich selbst und das gesamte Proletariat seine Verschmutzung auszudehnen. Eine entscheidende Veränderung setzt überall an. Es genügt, sie zu beschleunigen, indem man ihr die Garantien der Wirksamkeit und der praktischen Kohärenz anbietet. Länger warten wäre ein Verbrechen, schlimmer noch ein historischer Fehler, dessen blutiger Fleck nicht von den Wassern aller Meere weggewaschen werden kann. Zuerst sind die Bedingungen günstig für uns. Die hochentwickelten Techniken sind zum Greifen nahe und wenn wir sie nur gegen unsere Ausbeuter wenden wollen, dann ist alles möglich und nichts utopisch. Nie herrschte das Überleben so mächtig und nie rief es so viele Revolten hervor. Nie verfügte der Staat besser über die Macht der Lüge und nie war er durch die alltägliche Wahrheit so verwundbar. Nie trieb das Warensystem die Konditionierung der Menschen durch Geld, Schein und Macht so weit und nie erhoben sich so viel überdachte Wut, Kreativität und Leidenschaft so total, um es zu zerstören. Wenn sich die revolutionären Arbeiter nicht entscheiden sollten, ihre Sache selbst zu erledigen und die durch wilde Streiks, die Fabrikbesetzung und Zweckentfremdung angekündigten sozialen Umwälzungen zu Ende zu führen, dann werden diejenigen, die nicht über die Mittel verfügen, die generalisierte Selbstverwaltung durchzusetzen, aus ihr eine Lüge mehr im Himmel der Ideen machen und den Messias spielen, der auf die Erde hinabgestiegen ist, um die Organisation des Proletariats zu predigen. In der besten Tradition von Lenin, Trotzki, Mao, Garcia Olivier, Castro, Guevara und sonstiger Bürokraten. Schließlich steht die Revolution seit zu langer Zeit vor den Toren unserer Städte der Langeweile und Verschmutzung unserer Paläste aus Stuck. Wir haben die Arbeit, die Chefs, die tote Zeit, das Leiden, die Demütigung, die Lüge, die Bullen, die Bosse, die Regierung und den Staat genug erlitten. Eine zu lange im Zaum gehaltene Ungeduld führt zu blinder Gewalt, zum Terrorismus, zur Selbstzerstörung. Sicherlich haben wir Besseres zu tun, um uns selbst von einer Gesellschaft zu retten, die Selbstmord begeht, als gegen eine Hundertschaft von Bullen, ein Dutzend Bischöfe oder eine Reihe von Bossen, Generälen und Staatsmännern Kamikaze zu spielen. Aber das Zerrinnen von Stunden ohne Leben ist noch furchtbarer als der Tod. Unser letztes Gefecht hat lange genug gedauert, jetzt müssen wir siegen. Die hier angebotenen Texte versuchen, auf die Probleme zu antworten, die der Übergang von einer Klassengesellschaft zu einer Gesellschaft der generalisierten Selbstverwaltung stellt. Der erste Teil geht von den am meisten verbreiteten Verweigerungen aus und unterstreicht ihre Bedeutung, denn es liegt viel daran, dass das Vertraute uns am besten bekannt wird, wenn wir wollen, dass all das, was vom alltäglichen Leben kommt, zu ihm zurückkehrt, um es permanent zu bereichern. Der zweite Teil zählt einige Maßnahmen auf, die zu ergreifen sind, je nachdem, ob die Aktion der Arbeiter sich auf Sabotage und Zweckentfremdung beschränkt, sich zum wilden Streik ausdehnt oder zur Besetzung des Arbeitsplatzes führt. Der dritte Teil gibt ein Modell davon, wie die generalisierte Selbstverwaltung und eine auf der Befriedigung des individuellen Willens und der individuellen Leidenschaften gründenden Gesellschaft sein könnte. Solche Notizen sind zwangsläufig mit Schwächen, Unschlüssigkeiten und sogar Irrtümern behaftet. Ihre Radikalität kann jedoch nicht bestritten werden. Sie verdienen es, diskutiert zu werden, aber nicht durch diejenigen, die ihnen bloß abstrakte Kritiken entgegensetzen können, nicht durch die intellektuelle Kanaille. Ihr einziges Interesse besteht darin, an den Arbeitsplätzen und an den Werkstätten debattiert zu werden, wenn der Zorn aufsteigt. Erst dann, wenn sie ausprobiert, verbessert und durch all die Mittel verbreitet werden, die in den Händen der Bosse, der Kader und der Gewerkschaftsfunktionäre sind, Telex, Fotokopie, Radio, Lautsprecher, Druckereien, ermöglichen sie wirklich, dem aufrührerischen Schwung seinen ganzen Zusammenhalt zu geben, vermeiden sie Verzögerungen und Trägheiten, die in den ersten Augenblicken einer Revolution so oft verhängnisvoll sind, schleudern sie diese Vernunft in der Geschichte den Staatsanhängern ins Gesicht, die diese dann mehr als alle anderen fürchten, wenn sie durch das bewaffnete Proletariat zum Ausdruck kommt. Das ist die Gesellschaft, die wir aufbauen werden. Das ist der Grund, weshalb wir euch zerstören wollen. Ratgeber.